Ausgangspunkt ist, denke ich, für alle klar. Ja, am 3. Januar diesen Jahres, vor mittlerweile mehr als 3 Wochen, überfällt die USA in einem nächtlichen Angriff Venezuela, entführt Nicolas Maduro, den amtierenden Präsidenten, und seine Frau und auch Abgeordnete Celia Flores. Der Angriff fordert 100 Menschenleben, also 100 Personen, die bei diesem Angriff auch ermordet wurden durch die USA. Und dieser Angriff kam alles andere als aus dem Nichts. Ja, wir haben uns beispielsweise als KO auch schon Anfang Dezember an einer Solidaritätskundgebung beteiligt, weil das Säbelrasseln der USA gegenüber der bolivarischen Regierung in Venezuela seit langem schon immer lauter wurde. Und dass die aggressive Haltung der USA gegenüber Venezuela hat eine lange Vorgeschichte. Sie beginnt im Prinzip ab 1999 mit dem Amtsantritt von Hugo Chavez, der mit über einen Sieg, einen Erdrutschsieg bei einer Wahl, die Präsidentschaft übernommen hat und ja, seitdem darum kämpft, um wirtschaftliche und politische Souveränität, um die Überwindung seiner über Jahrhunderte gewachsenen kolonialen und neokolonialen Abhängigkeit, wobei die Frage des Öls offensichtlicherweise eine sehr prominente Rolle einnimmt. Daraus hat Donald Trump und seine Administration keinen Hehl gemacht. Das heißt, das alles kam nicht ungewöhnlich, nicht unerwartet, aber ist trotzdem an der ja, Aggressivität und der Art des Angriffs doch für viele mit Sicherheit nochmal einen Stoß vor den Kopf gewesen, wie in welcher Art und Weise, in welcher Arroganz sich die USA über das Völkerrecht und über alle möglichen diplomatischen Linien eigentlich hinwegsetzt. Also der Präsident Venezuelas und seine Frau wurden entführt. Kurz nach der Entführung hat es Massendemonstrationen gegeben, eine Vielzahl von Massendemonstrationen des venezolanischen Volkes, um die Errungenschaften und seine Souveränität zu verteidigen. Wir haben auch als KO sehr deutlich unsere Solidarität mit der venezolanischen Regierung, ihrem rechtmäßigen Präsidenten und auch dem Volk ausgedrückt. Und warum haben wir das getan? Weil der Prozess, den Venezuela unter dem Stichwort, dem Schlagwort der bolivarischen Revolution vollzieht, ein Kampf ist, der auch unser Kampf ist hier in Deutschland. Ja, also das heißt, der Kampf gegen den Einfluss des US-Imperialismus, der Kampf gegen Unterentwicklung, gegen Abhängigkeit, ist ein Kampf, den wir hier im Prinzip genauso führen müssen und auch führen, so beschränkt wir das derzeit tun können. Und man muss auch sagen, dass Deutschland alles andere als unbeteiligt ist in dieser Situation. Auch wenn das so scheint, als wäre das jetzt alles allein die Verantwortung der USA, hat Deutschland seit Jahrzehnten sich beteiligt an einer aggressiven Rhetorik und Politik des Regime Changes in Venezuela. Wobei der Höhepunkt sicherlich die Anerkennung von Juan Guaido 2019 als vermeintlichen Übergangspräsidenten ja, den Höhepunkt darstellt. Aber auch Nicolas Maduro wurde nach der letzten Wahl nicht als Präsident anerkannt von der EU und Deutschland. Das heißt, auch hier, und das ist im Übrigen auch die Begründung, das ist lächerlich, ihr habt das vielleicht gesehen, wie sich Merz und Konsorten wirren, dass irgendwie die Einordnung ist völkerrechtlich kompliziert, Bullshit. Und das ein wesentliches Argument dafür ist, weil sie sagen, Nicolás Maduro war überhaupt gar nicht der Präsident, sondern er wäre eigentlich eben kriminell gewesen. Diese ganze Lügengeschichte, offensichtlichen Propagandamärchen dieses Drogenkartells, damit haben wir uns an anderer Stelle schon mal ausführlich beschäftigt. Das wird jetzt nicht so eine große Rolle spielen. Okay, aber das ist Ausgangspunkt. Die aktuelle Situation erfordert also eine konsequente Solidarität mit dem venezolanischen Volk und eben auch mit seiner Regierung und seinem Präsidenten. Wir wollen uns heute allerdings nicht so sehr mit der aktuellen politischen Entwicklung beschäftigen, sondern vor allem mit der Vorgeschichte, weil prekärerweise sehr wenig Wissen vorhanden ist. innerhalb der deutschen linken, fortschrittlichen Kräften darüber, was seit 1999 in Venezuela eigentlich passiert ist, ja, was das venezolanische Volk erkämpft hat, warum sie auch Ziel US-amerikanischer Angriffe überhaupt werden. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Gerhard Mertschenk heute bei uns ist. Gerhard ist Autor bei Amerika 21, das einigen vielleicht bekannt ist, ein Lateinamerika-Portal, das sich sehr verdienstvoll erweist, darin aktuelle Nachrichten in deutscher Sprache über Lateinamerika hier zu publizieren. Publizierst auch im Rotfuchs, hast schon gesagt, da kommt in der nächsten Ausgabe ein Artikel von dir. Und bist auch Mitglied in der Gesellschaft für Frieden und internationale Solidarität, neben der Tatsache, dass du auch Mitglied der DKP bist. Und einer der wenigen in Deutschland, die seit Jahren diesen Prozess in Venezuela verfolgen und uns Auskunft geben können. Und das nach dieser Vorrede übergebe ich dir gerne das Wort, lieber Gerhard. Vielen Dank, dass du da bist. Einige der wenigen ist übertrieben. Es gibt doch eine ganze Menge Leute, die sich damit beschäftigen. Aber vielleicht, weil hier eine kleine Vorstellungsrunde war, sollte ich mich auch ein bisschen vorstellen, damit ihr wisst, wer euch was erzählt hier. Ich bin gelernter DDR-Bürger, um das gleich von vorne wegzuschicken, und habe an der Humboldt-Universität Spanisch und Englisch studiert und dadurch meine Verbindung seit dem vorigen Jahrtausend schon mit Lateinamerika. Ich habe viel Kontakt gehabt zu Lateinamerika, viele Delegationen betreut aus Lateinamerika, speziell also aus linksgerichteten Organisationen, denn ich habe viel für die Liga für Völkerfreundschaft der DDR gearbeitet. Und dadurch kam ich in Kontakt mit Leuten aus diesem linken Spektrum. Und es gab in Lateinamerika, in fast allen Ländern, Freundschaftsgesellschaften mit der DDR. Und die schickten regelmäßig Delegationen, um die DDR kennenzulernen und auch zu vermitteln, was ihre Probleme sind. Deshalb bin ich seit Jahrzehnten also mit Lateinamerika ganz gut vertraut. Mit dem Verschwinden der DDR verschwand auch die Liga für Völkerfreundschaft. Wir, einige aus dieser Truppe, haben damals die Alexander von Humboldt-Gesellschaft gegründet, um zu versuchen, das, was in dieser Freundschaftsbeziehung zwischen der DDR und den verschiedenen lateinamerikanischen Ländern aufgebaut wurde, zu bewahren. Aber das stellte sich als sehr schwierig raus, denn wenn ein Partner nicht mehr da ist, dann ist es schwierig, das durchzuhalten. Aber wir haben bis vor kurzem noch Kontakt gehabt mit dem uruguayischen Freundschaftsgesellschaft, weil die ein eigenes Haus haben, was sie sich damals mit Hilfe der DDR gekauft haben und konnten sich halten, und mit denen hatten wir gute Kontakte. Aber die Humboldt-Gesellschaft mussten wir vor ein paar Jahren auflösen wegen Überalterung. Ihr seht, ich bin ja auch ein alter Knochen. Da waren nicht mehr genug Leute da, die Funktionen übernahmen. Seitdem bin ich engagiert, aber auch seit 2020 genau, bei dieser schon erwähnten Gesellschaft für Frieden und internationale Solidarität. Ich war auch selber schon des Öfteren in Lateinamerika, auch in Venezuela, darunter auch einmal als Wahlbeobachter. Damals hieß es noch Wahlbeobachter. Ich habe mich damals schon dagegen gewehrt, so bezeichnet zu werden, und diese Wahlbeobachtung, weil ich das für die lateinamerikanischen Länder als diskriminierend empfinde. Warum müssen dort ausländische Organisationen eingeladen werden, um die Rechtmäßigkeit und die Durchführung der Wahlen zu bestätigen? Lädt die Bundesrepublik Wahlbeobachter ein? Doch, ja, sie tut es. Denn bei der vorigen, bei der vorvorigen Bundestagswahl, die ja dann teilweise wiederholt werden musste, wegen der Unregelmäßigkeit, zumindest in Berlin musste sie ja wiederholt werden, weil ja keine Stimmzettel da waren, und dann wurde vertauscht und alles Mögliche. Und 2,5 Jahre später wurde dann die Wahl nachgeholt. Dann stellte sich heraus, ach ja, es gab drei internationale Wahlbeobachter. Ja, die haben das aber nicht festgestellt. Ja, also wie gesagt, ich finde das also ein Diskriminieren von der sogenannten ersten Welt, dort immer glauben zu müssen, Wahlbeobachter hinzuschicken, um das zu beaufsichtigen. Inzwischen nennen die Leute sich Wahlbegleiter, um das ein bisschen abzumildern. Ja, das vielleicht so Vorgeschichte, sonst wenn noch Fragen sind, kann ich die gerne beantworten. Ja, da war das schöne Stichwort Hintergrund, dass das nicht so bekannt ist. Wo soll man anfangen? Man könnte mehrere Abende mit dem Hintergrund Venezuela beginnen oder füllen. Aber ich glaube, anfangen müsste man mit 1958, als die Jiménez-Diktatur gestürzt wurde. Weil nämlich dort dann eine Zwei-Parteien-Herrschaft etabliert wurde, die im Prinzip bis zur Wahl von Chávez funktionierte. Zwei bürgerliche Parteien, eine sozialdemokratisch ausgerichtete, die Acción Democrática, AD immer kurz genannt, und eine christdemokratische ausgerichtete Partei, COPE, komplizierter Name, Komitee für die Vorbereitung der Wahlen, nannte sich das, also immer COPE. Und sie waren auch Mitglied in der jeweiligen internationalen Vereinigung der Sozialistischen Partei, also in der Sozialistischen Internationale, beziehungsweise der christdemokratischen Parteien. Und die schlossen damals einen Pakt ab, den Pakt von Punto Fijo, also Fixpunkt, aber das ist der Name eines Wochenendgrundstücks von einem dieser Politiker gewesen, wo das vollzogen wurde. Da schloss man also einen Vertrag. Ursprünglich war noch eine dritte Partei dabei, aber die hat man rausgeekelt, sodass bloß noch zwei blieben. Und die haben wirklich vereinbart, wir wechseln uns in der Regierung immer ab, ohne dass wir dem anderen ein Gram irgendwie sind. Gut, mal hat dann eine Partei zwei Legislaturperioden hintereinander gemacht, machte auch nichts. Man tat sich nicht gegenseitig weh, man wusste beim nächsten Mal, spätestens beim übernächsten Mal ist man wieder dran an die Futtertrüge der Macht. Ja, und so zog sich das hin. Aber in den 80er Jahren, wie allgemein die Welt, befand sich Venezuela in einer tiefen Krise. Wirtschaftliche Stagnation, es gab eine soziale Verelendung und wachsende politische Labilität. Man muss dabei im Auge behalten, Venezuela fühlte sich als reiches Land, hatte ja Erdöl. Und mit den vielen Erdöl-Dollars, die man hatte, konnte man sich alles kaufen. Da ging zum Beispiel die eigene Landwirtschaft kaputt. Es war viel billiger, Lebensmittel zu importieren, als in schwerer Arbeit, in tropischer Hitze, da was zu produzieren. War viel einfacher. Und die Mittelschicht und Oberschicht, da hat sich herausgebildet, zwei- bis dreimal im Monat flog man nach Miami zum Einkaufen. Und diese Schicht, die wurde ganz offiziell genannt Dame Dos, das heißt, gib mir zwei. Die lebten so in Saus und Braus, wenn sie was sagt, ach, was ist das, was kostet das, dann geben sie mal zwei. Ja, immer gleich, spielt ja keine Rolle, das Geld, aber nur in diesen Schichten. Die unteren Schichten, die haben die Krise eben ganz anders erlebt. Aber es ergab sich durch diese improduktive Haltung von Venezuela eine Auslandsverschuldung. Und man rechnete ja immer, dass die Ölpreise so hoch blieben, wie sie waren, und so nur gefragt. Aber es kam ja diese berühmte Ölkrise, 1972 war die, wo alles zusammenbrach. Aber auch das hat sich nicht aufgeweckt. Und die machten ihren Weg weiter, eben selber nicht produktiv zu sein, sondern nur das Erdöl zu verkaufen, was man hatte, um mit dem Geld dann zu leben. Die Auswirkungen dieses neoliberalen Konzepts betrafen 75% der Bevölkerung. Und warst du jemand in Lateinamerika oder in solchem Land, in Venezuela? Da ist die Polarisierung viel, viel ausgeprägter, als wir das hier sagen, wenn wir sagen, ach, die Schere zwischen reich und arm, klafft auseinander. In Venezuela zum Beispiel ist das sichtbar. Venezuela, Caracas, liegt auf 1000 Meter Höhe, ungefähr 40 Kilometer von der Küste entfernt. Dadurch ist das Klima da ein bisschen angenehmer. Und ist aber in einem Hochtal, das sich von Ost nach West erstreckt, und darüber noch wieder Berge, die bis 2000 Meter ranreichen. Und an diesen, und das Hochtal ist auch von Hügeln durchgeben. Und an diesen Hängen dieser Hügel, da kleben, muss man wirklich sagen, diese Armenviertel. Häuser, die eben mit prekären Mitteln zusammengebaut werden, Wellblech oder auch gemauert. Da gibt es keine Straßen, nur Treppen. Also Auto war für die Leute sowieso undenkbar, also brauchte man keine Straßen, Treppe reichte ja. Und das waren zwei wirklich unterschiedliche Welten, die aus diesen Barrios, nennt man in Venezuela, diese Armenviertel, die sich an den Bergen hochziehen, die fuhren runter in die Stadt zum Arbeiten als Hausmädchen, als Chauffeur oder alles, was so zu tun ist. Aber die Mittel- und Oberschicht, die im Tal und vor allem dann im Ostteil lebte, die fuhren nicht in diese Viertel. Das war eine fremde Welt für die. Ich betone das deshalb, weil zum Beispiel später unter Chavez, und ich greife jetzt ein bisschen vorweg, Lebensmittelläden eingerichtet wurden, eine Kaufhallenkette, wo subventionierte Lebensmittel eben für diese ärmeren Kreise verkauft wurden. Und da habe ich gefragt, na, was macht ihr, wenn da so ein Mittelstandsmensch mit seinem Auto kommt, sich die billigen Sachen den Kofferraum vollhaut und wie abhaut? Die kommen nicht hierher. Das ist unter ihrer Würde. Und als ich mal auch in Venezuela war, wie gesagt, Caracas ist von diesen Bergen umgeben. Da gibt es eine Drahtseilbahn hoch zum Pico Humboldt und zum Avila hoch. Und die war wegen Ersatzzelt-Schwierigkeiten und der Chavez teilweise außer Betrieb. Und als ich bei mir da war, fragte ich, fährt denn die Seilbahn wieder? Ich komme zurück zu dem, dass es keine Straßen gibt bei den Hügeln. Und unter Chavez wurde dann Seilbahnen eingerichtet, zwei große Linien, die diese Hügel mit dem nächstgelegenen U-Bahnhof verbanden, damit die Leute eben schneller in die Stadt kommen. Und da war ich nicht ganz auf dem neuesten Stand, wie weit der Bau ist. Und da fragte ich die Begleiterin, ja, fährt denn die Seilbahn? Ja, ach, die vom Avila. Ja, die fährt wieder. Nee, ich sagte, die Metrokabel, das ist der Name dieses Seilbahnsystems, damit fahre ich nicht. Ich sage das nur, um zu zeigen, wie krass dort die Polarisierung ist. Das sind wirklich zwei getrennte Welten. Und als Chavez nachher gewählt wurde, ich greife mal ein bisschen voraus, aber um das Verständnis vielleicht zu wecken, da wurde ihm vorgeworfen, er polarisiert mit seiner Politik die Gesellschaft. Nein, die Gesellschaft war vorher schon gespalten und er hat sie sichtbar gemacht. Und das hat ihm die Mittelstände und die Oberschicht so aufgeregt. Ja, also wie gesagt, in diesen Barrios, da tobte die Krise und bekannt ist ja, dass Chavez Militär war. Ich fragte mal seinen Bruder, warum er nicht auch zum Militär gegangen ist. Und er sagte, Hugo, der wollte immer zum Militär. Und sagte, ach, das ist so wie bei allgemein üblich in Lateinamerika. Der Älteste geht zum Militär. Der zweite geht in die Kirche und der dritte wird irgendwie dann im Handel. Nee, sagt er, der zweite Sohn ist dann Lehrer geworden. Nein, aber Hugo wollte immer zum Militär und da gab es in Venezuela eine Neuigkeit. Die Offiziere der Streitkräfte durften ab den 80er Jahren an den zivilen Hochschulen studieren. Und das macht auch Chavez. Er studierte politische Wissenschaften an der Simon Bolivar Universität. Und die meisten Offiziere stammten auch aus den unteren Schichten, so wie Hugo Chavez. Seine Eltern waren ja Landlehrer, wenn man das mal so landläufig sagen will, aus dem Bundesstaat Barinas. Denn die Reichen, für die war das Militär nicht attraktiv. Das brachte ja nicht viel ein. Und die haben lieber ihre Leute, ihre Söhne vom Wehrdienst freigekauft, als dass sie die hingeschickt haben. Und dadurch und durch dieses Studium an den zivilen Universitäten zusammen mit anderen Offizieren, die aus den Schichten stammen, kam Chavez in Kontakt mit solchen Leuten und gründete 1983 die Bewegung, die Revolutionäre Bolivarische Bewegung, MBR. Und das ist der Ursprung seiner ganzen politischen Laufbahn. Und von Anfang an war das besetzt oder geführt von Zivilisten und Militärs, die da zusammenarbeiteten. Ja, 1986 erlebte die Krise einen Höhepunkt, wo der damalige Präsident Carlos Andrés Pérez den Empfehlungen des Währungsfonds folgte und Sozialmaßnahmen zusammenstrich, darunter auch die Subventionierung vom Treibstoff. Und das löste am 27. Februar 1989, wo wir hier alle ganz andere Probleme hatten und uns mit beschäftigt hatten im Jahr 1989, löste in Havanna den sogenannten Caracaso aus. Das heißt, von Caracas abgeleitet, da gab es einen Volksaufstand gegen diese Sozialmaßnahmen, weil von einem Tag zum anderen die Fahrpreise mehr als verdoppelt waren. Und da sind die von den Armenvierteln, von den Barrios runtergeströmt in die Stadt, vollkommen unorganisiert, wirklich aus Wut und Empörung, und haben dann Geschäfte gestürmt, um sich das zu holen, was sie sich nie hätten kaufen können. Und jetzt nach dieser Maßnahme von Andrés Pérez noch viel weniger. Die Regierung hat das brutal unterdrückt. Man spricht bis zu 3.000 Toten, aber hat das unterdrückt. Aber Chavez war damals beim Militär und das hat ihn mächtig beeindruckt. Und damit war er nicht einverstanden, wie eben die Elite mit dem eigenen Volk umgeht. Wie gesagt, das war 1989. Daraus zog er seine Konsequenzen und bereitete einen Aufstand vor mit dieser revolutionären bolivarischen Bewegung am 4. Februar 1992. Er war, wie gesagt, schon Oberstleutnant zu der Zeit, hatte eine Division unter seinem Kommando, hatte Verbündete und die putschten, wenn man so will. Der Putsch schlug fehl, der zwar, war zwar in Caracas, in Zulia und Carabobo, zwei Bundesstaaten, erfolgreich, aber nicht in Caracas, wo Chavez das Oberkommando hatte. Und angesichts dessen, dass die anderen Truppenteile nicht folgten und ein großes Blutvergießen bevorstand, hat Chavez kapituliert unter einer Bedingung. Er will Redezeit im Fernsehen haben. Ja, man hat ihm 3 Minuten zugestanden und da sagte er eben, erklärte er kurz, warum der Aufstand stattfinden sollte. Und um ein Blutvergießen unter seinen Landsleuten zu vermeiden, bläst er also als Anführer diesen Aufstand ab. Der, und das war das Stichwort für alle Venezolaner, der im Moment gescheitert ist, por ahora, vorläufig erstmal gescheitert. Und dieses Wort por ahora, das machte in Venezuela die Runde. Das war die Hoffnung, es wird doch mal klappen. Und auf der anderen Seite, aus der Erfahrung heraus, war man in der Bewegung an sich einig, dass man die Verhältnisse in Venezuela nicht durch Wahlen ändern kann. Deshalb war eben dieser Militäraufstand auch versucht worden. Aber der Aufstand, obwohl eben vom Militär initiiert, fand ganz große Unterstützung und Sympathie in der Bevölkerung. Chavez wurde verhaftet, eingeknastet. Es kam aber nie dazu, einen Prozess gegen ihn zu veröffentlichen. Er war, wenn man so will, in Untersuchungshaft. Und der christdemokratische Präsident Caldera, der hat, so heißt es eigentlich offiziell, hat ihn begnadigt. Aber das stimmt nicht, denn man kann ja keinen begnadigen, der nicht verurteilt ist. Man müsste eher sagen, dieser Prozess wurde eingestellt, das Verfahren wurde eingestellt. Und Chavez wurde freigelassen, 1994, also 2 Jahre nach dem Aufstand. Und da widmete er sich, diese revolutionäre bolivarische Bewegung umzuformen in eine Massenbewegung. Also weg von dem Denken, nee, durch Wahlen kann man nichts ändern, man muss es eben auch durch einen Putsch machen. Aber nach diesem gescheiterten Versuch hat er Konsequenzen gezogen und zog durchs Land, um diese Bewegung durchzuführen. Und um zu verstehen, warum er so viel Sympathie fand, also 1995 lebten 75,5% der Bevölkerung in Armut. Und 1996 42,4% in extremer Armut. Laut UNO-Maßstab Armut geht bis 1,8 Dollar pro Tag Einnahmen. Also wie das berechnet wird, ist mir auch schleierhaft. Und alles, was da drunter ist, ist eben diese extreme Armut. Stelle man sich vor, was man mit weniger als 1,8 Dollar am Tag sich leisten könnte. Aber was noch viel schlimmer ist, der Großteil dieser Leute hatten ja keine regulären Arbeitsverhältnisse, so wie wir das hier kennen. Das ist die sogenannte graue Wirtschaft, die informelle Wirtschaft nennt man das meistens. Die Straßenverkäufer oder sonst wie machen sie das oder bieten sich an, was zu machen. Aber ohne Arbeitsvertrag, das heißt ohne Krankenversicherung, ohne Rentenversicherung, ohne soziale Absicherung. Die leben von dem, was sie eben am Tag einnehmen. Und wenn sie nichts haben, dann haben sie eben nichts. Das ist etwas, was bei uns kaum sich vorgestellt wird. Ach, der arbeitet, da verbinden wir ja automatisch immer damit, ach, er ist ja auch sozial abgesichert. Nein, 60% der Beschäftigten in Lateinamerika arbeiten in dieser informellen Wirtschaft ohne soziale Absicherung. Arbeitslosigkeit herrschte noch darüber hinaus. Nur 20% in den 90er Jahren hatten sichere Arbeit, das heißt also wirklich Arbeit mit Arbeitsverhältnissen in Venezuela. 37% der unter 15-Jährigen hatten nie eine Schule besucht, nur weil sie arbeiten müssen, zum Familienhaushalt mit beitragen. Und 65% der Kinder bis zu 6 Jahren hatten noch nie ärztliche Behandlung erfahren. Das ist das soziale Umfeld, auf dem also Chavez dann aufbaute. Und das hat und diese Verhältnisse besagten aber auch, dass die alten Eliten ihre Parteien und das ganze System, was sie aufgebaut hatten, dieses Zwei-Parteien-System und dieser repräsentativen Demokratie, vollständig diskreditiert war. Und deshalb gewann die revolutionäre bolivarische Bewegung sehr stark an Einfluss. Und dann hatte man 1998 Chavez überzeugt, als Kandidat für die Präsidentschaft anzutreten. Er selber wollte es gar nicht. Und wie marode das ganze System war, kann man daraus ersehen, dass bei den Präsidentschaftswahlen im Dezember, am 6. Dezember 1998, Chavez als ich der einzige ernstzunehmende Politiker oder Kandidat war. Eine Schönheitskönigin war eine Kandidatin. Und von den anderen Parteien, die so runtergewirtschaftet, da traute sich auch keiner mehr offiziell anzutreten. Und die ÖKP, von dem schon erwähnten Präsidenten Caldera, die hat sich auch gespalten. Also da war ein großes, wie gesagt, war alles diskreditiert. Die konnten nichts bieten. Der Einzige, der was bieten konnte, war Chavez. Und der hat dann diese Wahl mit 56% Mehrheit gewonnen. Das klingt wenig, aber man muss dabei bedenken, es war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ein Kandidat klar über 50% hatte. Vorher bei diesem Zwei-Parteien-System, da sind die Leute zur Wahl gegangen, ungültig Stimmen. Das war immer so, wie 30%, der eine hatte 35, der andere 38%, immer nicht klar. Aber er gewann die Wahlen durch folgende Ankündigung. Oh, ich verzettel mich, sehe ich. Restrukturierung des gesamten politischen Systems, Neukonstituierung und eine neue Verfassung. Und die sozialen und ökonomischen Probleme sollten in Angriff genommen werden. Bekämpfung der Armut und auch eine Umkehr der Privatisierung, die vorgenommen worden waren von den anderen Regierungen. Und mit diesen Erwartungen, die Leute hatten, hat also Chávez 1998 den Sieg erreicht und trat am 2. Februar 1999 dann sein Amt an und schwor den Amtseid auf, wie er sagte, moribunde, also totgeweihte Verfassung. Er hat gleich ganz offen bei diesem Akt zu erkennen gegeben, unter mir wird es anders werden. Und es gibt solche kleine Anekdote, die er selber in der Biografie erzählt. In einem der Empfänger, schon bei dem Empfang aus Anlass der Amtsübernahme, steckte ihm einer von dem Industriellenverband einen Zettel zu. Das sind die Namen, die wir gerne als Minister sehen würden. Und da wusste Chávez ganz genau, wen er nicht nehmen durfte. Und hat natürlich ganz andere Minister dann ernannt. Ja, und er machte das wahr, was er versprochen hatte. 1999, im selben Jahr seiner Wahl, setzte er eine Volksabstimmung an, oder ob eine neue Verfassung geschaffen werden sollte. Und 88% der Wähler gaben ihre Zustimmung. Und gab es eine monatelange Diskussion in der Bevölkerung. Und am 14. November 1999 stimmte die Bevölkerung mit 72% der neuen Verfassung zu. Eine Volksabstimmung. Grundgesetz ist nie in der Volksabstimmung und auch nie im Bundestag irgendwie angenommen worden. Die damalige Botschafterin Venezuelas, Blanca Nieves, die erzählte so ein Beispiel, wie diskutiert wurde. Es war zum ersten Mal auch, dass die Eingeborenen, die aber maximal 10% in Venezuela nur ausmachen, die anderen hat man ja vorher alles schon ausgerottet, auch die wurden eingeladen zur Diskussion. Und sie gehörte zu einer der Kommissionen, die die Verfassung erarbeiteten, und sagte, ich stand dann abends oben auf dem Dach des Hauses, auf der Dachterrasse, und wunderte sich, irgendwie ein Gemurmel und was da ist und wo kommt das her. Bis er herausfand, das waren die Indigenen, die da unten saßen und dafür ihre Götter anriefen, dass die neue Verfassung angenommen wird. So als kleine Anekdote vielleicht. Auf der Grundlage der neuen Verfassung wurde auch für das, die dann am 1. Januar 2000 in Kraft trat, wurden Neuwahlen ausgeschrieben für den Präsidenten wieder. Denn er hatte ja auf die totgeweihte Verfassung geschworen. Jetzt gab es eine neue, gültige Verfassung. Und dort erhielt dann am 30. Juli 2000 Chávez 60% der abgegebenen Stimmen. Seine Bewegung, die hat sich dann umbenannt in Bewegung Fünfte Republik. Ist so ein Buchstabenspiel, dieses römische V, was für fünf steht. MVR nannte sich die Bewegung, also Bewegung, Movimiento, fünfte R-Republik. Die ging auch im Parlament als die stärkste Kraft davor. Diese neue Verfassung brachte auch zwei neue Gewalten in Venezuela ins Spiel. Und zwar einmal die Wahlbehörde als unabhängige Behörde und was wir so als Ombudsmann bezeichnen würden, also eine Beschwerdestelle für die Bevölkerung, die auch Rechtsberatung, kostenlose Rechtsberatung gab. Ich als DDR-Bürger würde das mit dem Eingabenrecht in der DDR vergleichen wollen, wo man auch Kritik äußern konnte gegenüber dem Staatsrat oder auch Vorschläge machen konnte. Und also nicht mehr drei Staatsgewalten, also Legislative, Exekutive und Judikative, sondern noch Wahlbehörde dazu als unabhängig und diese Volksanwaltschaft. Zu den Wahlen ist noch Folgendes zu bemerken. Erst unter Chavez wurde eingeführt, dass die Ausweise kostenlos ausgestellt werden an die Staatsbürger. Vorher, die Armen, in den Armen, die hatten gar kein Geld, um sich einen Ausweis leisten zu können. Aber ohne Ausweis konnte man nicht wählen. Das heißt, im Klartext, alle Wahlen bis 1998, die haben zwei Drittel der Bevölkerung ausgespart. Nur die Wohlhabenden haben gewählt. Und das ist auch ein Grund dafür, warum Chavez danach so, immer so hohe Stimmanteile hatte. Weil eben die Leute auch aus den Armenvierteln endlich wählen konnten. Ja, dann wurden eingeführt, was ein ganz wichtiger Bestandteil ist, die sogenannte Consejos Comunales, Bürgerräte. Denn Chavez hatte die Vision des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, einen selbstverwalteten Sozialismus, der von unten wächst. Und ich habe das selber erlebt in Venezuela. Ich war ein paar Mal da, nicht als Tourist, sondern ich habe in keinem Hotel gewohnt, sondern wirklich in einem nicht unbedingt ganz armen Viertel, aber mitten bei der Bevölkerung, wo auch die Lebensmittelpakete verteilt wurden. Da war ich mit der Gesellschaft für Frieden und internationale Solidarität, wo wir mit Koffern voller Medikamente hingefahren sind. Die Medikamente dürfen verteilt haben, aber nicht willkürlich. Nein, über diese Consejos Comunales, über diese Bürgerräte, da wurde genau darauf geachtet, die wussten, genau, wer in ihrem Bezirk wohnt, wer welche Krankheit hat, welche Medikamente er brauchte. Und danach wurde das verteilt oder haben wir auch gekauft. Und dann in Anwesenheit des entsprechenden Arztes. Und so ein Bürgerrat, der durfte oder konnte sich nur konstituieren, wenn eben ein Verantwortlicher war, der die Übersicht hatte, einer für soziale Sachen, für Sportfragen und Kultur. Wenn das nicht gegeben war, nein, nein, es mussten wirklich Strukturen vorhanden sein, um das durchzusetzen. Nicht irgendwie jemand, der sagt, naja, ich mach das. Nein, die wurden dann gewählt. Und in dem Viertel, wo ich da hauste, da waren es drei Straßen, die einen Bürgerrat bildeten. In der einen Straße wohnten 64 Familien, in der anderen 120 und der größte war 264. Ja, aber das ist alles überschaubar. Und die bestimmen auch, was in ihrem Viertel gemacht wird. Und das hat sich bis heute erhalten, aber vielleicht dazu später. Diese neue Verfassung brachte auch Rechte für die Eingeborenen mit sich. Und ich habe mal hier ein paar Exemplare mitgebracht von dieser neuen Verfassung, was ich immer zitiert habe und gerne zitiere auch heute Abend. Der Artikel 88. Der Staat garantiert die Gleichheit und Gleichstellung von Mann und Frau in der Wahrnehmung des Rechts auf Arbeit. Könnte bei uns im Grundgesetz auch stehen. Aber nun kommt's. Der Staat erkennt die Hausarbeit als eine Wirtschaftstätigkeit an, die Mehrwert erzeugt und Werte sowie sozialen Wohlstand schafft, Hausfrauen haben entsprechend den gesetzlichen Regelungen das Recht auf soziale Absicherung. Wie war das bis 1977 in der Bundesrepublik? Die Frau durfte kein eigenes Konto eröffnen ohne Zustimmung des Mannes und so und nicht arbeiten gehen. Das ist die Verfassung von Chavez 1999 bis 2000. Es wurde in der Verfassung ausdrücklich festgelegt, dass soziale Sicherungssysteme nicht privatisiert werden dürfen. Und natürlich war es selbstverständlich kostenlose Bildung und Gesundheitsversorgung. Und so gestärkt, politisch gestärkt, erließ Chavez als Präsident noch ganz wichtige 49 Dekrete. Das ist so eine allgemeine Sache in Lateinamerika, dass der Präsident dort, der gleichzeitig oder der die Exekutivgewalt ist, nicht wie bei uns. Wir haben einen Bundespräsidenten, der an sich nur Repräsentationsfunktion hat und die eigentlichen Regierungsgeschäfte werden vom Bundeskanzler gemacht. Nein, dort ist der Präsident wie in Frankreich gleichzeitig Regierungschef oder er nennt noch dann jemanden als Exekutive. Er hat zum Beispiel ein Fischereigesetz erlassen, dass das Eindringen von fremden Fangschiffen mit Grundnetzen in die Küstengewässer untersagte, um die Existenzbedingungen der einheimischen Fischer mit ihren Kleinbooten zu sichern. Und das war das Gesetz, da werden wir nachher drauf kommen, ein Gesetz, das ausländischen Erdölgesellschaften neue Verträge aufzwang, um eine Mehrheitsbeteiligung des staatlichen Erdölunternehmens PDVSA zu sichern. Dazu muss man sagen, auch heutzutage wird noch die falsche Meldung verbreitet, dass das Erdöl oder die Erdölindustrie unter Chavez verstaatlicht wurde. Das stimmt nicht. Die venezolanische Erdölindustrie und Erdölvorkommen wurden bereits 1976 unter dem Carlos Andrés Pérez verstaatlicht. Aber und da gründete man diese PDVSA, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, also Aktiengesellschaft Erdöl Venezuela, aufgrund des Reichtums, die nur hatte, Erdöl wurde verkauft. Die bildete sich zum Staat im Staate heraus, verselbstständigte sich und hat dann letztendlich gar nicht mehr selber gefördert, sondern immer nur Lizenzen vergeben an ausländische Konzerne und vorrangig an US-Konzerne, auch an Eni aus Italien oder YPZ aus Argentinien, aber hauptsächlich aus den USA. Aber wie gesagt, die eigentliche Nationalisierung und Verstaatlichung erfolgte schon 1976. Und das war nämlich auch so ein, wenn ich diese Zwei-Parteien-Herrschaft erwähnte, wenn die sie abwechselten, für die Leute, die sie unterstützt haben im Wahlkampf, haben sie lukrative Posten in dieser PDVSA, in dieser Aktiengesellschaft geschaffen. Die Alten blieben aber. Und so bildet sich da ein riesiger Wasserkopf. Und die Venezolaner sagten so im Scherz, nein, die gehen nur einmal im Monat hin, um zu kassieren, ansonsten machen sie ja nichts. Also es war wirklich ein Dollarauswuchs, der da sich gebildet hatte. Ich muss mich kürzen, ne? Vielleicht ein bisschen, ja. Und gerade als die Oligarchie merkte, Chavez hat nicht nur in Worten Sachen angekündigt, die ihnen missfallen, sondern er hat sie auch umgesetzt. Und speziell jetzt dieses Gesetz mit dem Ziel, dass die Erdöleinkommen in Venezuela bleiben, aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in den Joint Ventures, wollten Chavez wegkramen. Und da gab es einen Putsch 2002 im April, wurde ein Vorwand geschaffen, wurden Demonstranten erschossen und die Schuld wurde der Chavez-Regierung gegeben. Und dann putschten Militäreinheiten dagegen. Chavez wurde gefangen genommen, auf eine Insel verbracht. Aber so wie sich das rumsprach und die Privatmedien und 90% der Medien im Privaten, die haben über diesen Putsch nicht berichtet. Die haben in der Zeit Musik gebracht, aber das hat sich rumgesprochen und dann strömten die aus den Armenfüllen zu Hunderttausenden runter, zu Millionen kann man fast sagen, und haben das, den Präsidentenpalast Miraflores belagert und forderten von dieser neuen Regierung die Rückkehr von Chavez. Und das Pikante ist, das Erste, was diese Putschregierung machte, Carmona war der Präsident des Industriellen Verbandes, der dann als Präsident ausgerufen wurde, der hat sofort die neue Verfassung außer Kraft gesetzt. Also eine Verfassung, die mit 77% Zustimmung der Bevölkerung angenommen worden war, die setzten sie außer Kraft. Und die Bevölkerung wusste, was da auf dem Spiel steht. Und Chavez wurde dann zurückgebracht und am 13. April war der Putsch vorbei. Deshalb gibt es jetzt immer noch in Venezuela den schönen Spruch, jeder Elfte hat einen 13. Mag schlecht anfangen, aber dann kommt doch noch das gute Ende. Aber als der Putsch scheiterte, gab die Elite nicht auf. Sie versucht jetzt an dem Punkt anzusetzen, wo der Schwachpunkt oder starke Punkt von Venezuela ist, Erdöl. Wie gesagt, es war ein riesiger Wasserkopf, der nun fürchtete, unter Chavez diese Privilegien zu verlieren. Und da gab es eine Erdölsabotage vom 4. Quartal 2002 bis ins 1. Quartal 2003 raus. Die sind einfach nicht ins Büro gegangen, die haben keine Codewörter mehr weitergegeben. Die Erdölindustrie, die ganze Verarbeitung kam zum Erliegen. Ja, und dann haben es, und damit wollte man Venezuela wirtschaftlich so schwächen, dass Chavez gezwungen, sie zurückzutreten. Aber die Arbeiter, die Facharbeiter haben dann das doch geschafft, nach dieser Zeit wieder in Gang zu bringen. Und dann lief das wieder. Und in dem Moment setzte das große Sozialprogramm von Chavez ein, die sogenannten Misiones. Ich habe hier mal ein Broschüre mit. Insgesamt 49 waren das große, glaube ich, ja, 49 Missionen auf dem Bildungssektor. Einmal die Alphabetisierung, dann Erwachsenenbildung. Wirtschaftsförderung, Kulturmissionen, Wissenschaft, alles wurde gefördert. Alles kostenlos und das Geld, was heißt kostenlos, das kostet natürlich was. Und das war eben das, der entscheidende Punkt. Die Gelder, die jetzt nicht mehr an die ausländischen Konzerne flossen, die flossen in diese Missionen. Die gingen nicht mal in den offiziellen Staatshaushalt rein. Sondern Chavez hat es durchgesetzt, dass diese Gelder ausschließlich für diese sozialen Programme verwendet werden. Der Staat hatte nebenbei noch genug Ausgaben, um was anderes zu finanzieren. Aber diese Gelder, und das schmerzte natürlich die Elite mächtig und die Konzerne, Verbesserung der Rentner zum Beispiel. Es gab auch, es gab ja aufgrund der Armut viele Straßenkinder in Kuba, da wurde auch, in Venezuela, da wurde auch eine spezielle Mission, also ein Programm aufgesetzt für die Viertel oder Karree-Mütter, würde man sagen, in den armen Vierteln. Auf dem Land die Wiederherstellung oder Aufnahme von Produktion, Aufforstung, Energie und was ganz groß war, die nannten sich ja auch die großen Missionen Wohnungsbau, um diese unmenschlichen Bedingungen, die da teilweise herrschten, zu beseitigen. Soll ich das rumgeben? Ja, gerne. Ich habe das sind ja und die Bevölkerung, das spürte die natürlich hautnah alles. Aber man darf auch darüber nicht vergessen, dass Venezuela eine große internationale Rolle spielte. Zusammen mit Kuba, mit Fidel Castro und Hugo Chavez bezeichnete Fidel Castro oftmals als sein Vater, manchmal auch als sein Bruder, aber mehr als Vater, bildeten 2004 ALBA. Das war damals Abkürzung von Alternativa Latinoamericana Bolivariana de Nuestra America. ALBA heißt aber auf Spanisch auch Morgenröte, also wurde gleich symbolisch die Zukunft angesprochen. Erst war nur Kuba und Venezuela Mitglied, nachher kamen Nicaragua dazu, Ecuador, Bolivien, Antigua, Honduras, San Vicente, Grenadinen, Dominica. Insgesamt waren es nachher 11 Staaten und das war ein ganz progressiver Zusammenschluss, weil die davon ausgingen, ihr Grundprinzip war gegenseitige Komplementarität. Was der eine nicht hatte, das hat der andere und dann wird ausgetauscht und nicht immer nur von den großen Ländern das importieren, sondern man wollte innerhalb dieses Verbundes einen Wirtschaftskreislauf schaffen. Dann wurde dann UNASUR geschaffen, die Vereinigung der 12 souveränen südamerikanischen Staaten, auch mit progressiver Ausrüstung. Mercosur war Venezuela dann auch Mitglied geworden, wurde aber nachher suspendiert. Damals von Brasilien als unter reaktionärer Regierungschaft. Petrocaribe, das war ein Verbund, wo Venezuela subventioniertes Erdöl an die armen Länder der Karibik lieferte, zu Vorzugsbedingungen, nicht umsonst, aber mit ganz niedrigen Zinsen und bezahlbar innerhalb von 20 Jahren auf Raten, also worauf sich große Erdölkonzerne sonst nie eingelassen hätten. Und dann noch, was wichtig ist, es wurde Telesur gegründet als Medium, was endlich mal auch aus einer anderen Perspektive die Geschichte darstellt und die Ereignisse und existiert heute noch. Es wurde gegründet als Aktiengesellschaft, an der 8 Länder damals beteiligt waren. Und damals war der Hauptgeldgeber-Aktionär Argentinien unter der Kirchner und Fernandes-Regierung. Und es wurde auch eine eine Südbank gegründet, damit die südamerikanischen Länder zu guten Bedingungen Kredite bekommen und nicht auf die Weltbank angewiesen sind. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Wirkung von Chavez. Es wurde ja auch CELAC gegründet, die Vereinigung aller lateinamerikanischen und karibischen Länder mit 33 Ländern. Es gibt 35 Länderstaaten auf dem amerikanischen Kontinent. 2 davon sind Kanada und USA. Die sind nicht Mitglied der CELAC. Aber es gibt ja von den USA beherrschte Organisation amerikanischer Staaten. Da sind alle, oder waren besser gesagt, alle 35 drin. Kuba ist ausgetreten, wurde rausgeschmissen. 1962 gleich nach der Revolution. 2009 wurde ihm freigestellt, wieder eintreten zu dürfen. Da hat Kuba gesagt, nein, eine von den USA dominierte Organisation bringt nichts, machen wir nicht mit. Und Nicaragua und Venezuela haben inzwischen auch ihre Mitgliedschaft aufgekündigt, aufgrund der Erfahrungen, die sie hatten. Ja, und nun kommt noch was ganz Pikantes. Als Chavez dann, also nach dem Putsch, der scheiterte, galt ja nun die neue Verfassung. Und das ist auch ein ganz wesentlicher demokratischer Aspekt dieser Verfassung. Er beinhaltet eine Abwahlmöglichkeit. Jeder Amtsträger, sei es vom Bürgermeister an bis zum Staatspräsidenten und jeder Abgeordnete, sei es von der Gemeindevertretung bis hoch zum Parlament, kann abgewählt werden, wenn in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode, wenn die Wähler der Meinung sind, er macht nicht das, wofür sie ihn gewählt haben oder sie gewählt haben. Das ist Demokratie. Der kann dann berufen werden Und diesen Passus, den machte sich die Elite zu Gute und strebte ein Abwahlverfahren gegen Chavez an. Und das fand dann im August 2004 statt. Und Chavez ging gestärkt daraus hervor. Der hat 60% Stimmen gekriegt. Und das zeugt von der tiefen Wiederwahl, die er hatte. 2006 wurde er wiedergewählt. In dem Zusammenhang nur, 2006 war ich Wahlbeobachter dort. Also ich kenne auch das Wahlsystem mit dem digitalen Daumendruck und sowas alles, wenn dazu Fragen geben sollte. Ja, ich werde mal abkürzen. 2003 starb Chavez unter mysteriösen Umständen. Ich habe hier auch eine... 2013 meinst du? Bitte? 2013 meinst du, nicht 2003. Auch der seltsame Tod von Hugo Chavez, klar, das kann man nicht nachweisen, aber die CIA hat es schon jahrelang daran gearbeitet, Krebszellen zu züchten, die man irgendwie dann jemanden einpflanzen kann. Und es war auffällig, dass in der damaligen Zeit bei den fortschrittlichen Regierungen in Argentinien, Cristina Fernández de Kirchner, die hatte Kehlkopfkrebs mit einmal, Correa in Ecuador erkrankte auch an Krebs und Chavez auch. Und bei dem hat man noch einen Krebs reingepflanzt, offensichtlich der sogenannte Weichteile, irgendwie, wo die Weichteile sehr viel anfällig sind. Er war ja in Kuba zur Operation. Es gibt keine Beweise, aber in den letzten 3 Jahren seiner Regierung oder seiner Präsidentschaft hatte Chavez, er war krank, er musste auch Medikamente nehmen, eine persönliche Krankenschwester gehabt und hat einen Adjutanten ernannt, der ihm mal vor Jahre zuvor zu Diensten war, auf den er große Stücke hielt. Und dann noch jemand in der Leibgarde. Und man vermutet, und da gibt es starke Indizien, dass die als Krankenschwester konnte sie ihnen alles geben, was, da gab es keine Kontrolle mehr darüber und auch über den Adjutanten, dass man ihm den Krebs eingepflanzt hat und er dann verstorben ist. Und seltsamerweise, kurz nachdem das Chavez starb, lebten die in den USA, haben große Anwesen in Florida. Kann jeder seinen Reim sich drauf machen. Chavez gestorben, er empfahl Maduro als seinen Nachfolger. Ich habe hier auch eine Broschüre mit, wo Maduro vorgestellt wird. Er war ja Busfahrer, Gewerkschafter, ganz aktiv. Und Chavez war der Meinung, er wäre der geeignete Mann. Und viele sind ihm gefolgt in Empfehlungen, haben dann gewählt. Nun fiel aber die, Chavez war ja eine Symbolfigur, so wie Allende in Chile oder Fidel Castro in Kuba. Der war nun nicht mehr da. Maduro, der hatte zwar eine großartige Rolle gespielt als Außenminister, der hat damals CELAC, diese lateinamerikanisch-karibische Vereinigung, auf den Weg gebracht. Aber er war nicht so bekannt und hat auch nicht dieses Charisma, wie ein Chavez das hatte. Und zu dem Zeitpunkt brach der Erdölpreis ein, international. Dadurch bekam Venezuela weniger Einnahmen und musste zum Beispiel diese Mission zurückfahren, was da alles reingesteckt wurde. Und kurz danach, 2015, hat dann Obama, dieser Präsident, der immer so mit einem Heiligenschein versehen wird, und das war doch der Gute, der hat dann am 9. März 2015 ein Präsidialdekret erlassen, in dem es heißt, Venezuela stellt eine außergewöhnliche und außerordentliche Bedrohung für die Sicherheit und Außenpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika dar. Und damit wurden dann alle Strafmaßnahmen begründet, die gegen Personen oder Institutionen oder gegen Venezuela verhängt wurden. Ich benutze ausdrücklich das Wort Strafmaßnahmen, weil sonst alle Welt von Sanktionen spricht. Das ist eigentlich falsch. Denn Sanktionen sind nur die von der UNO, vom UNO-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen, wie damals gegen Südafrika wegen der Apartheid. Wenn ein anderer Staat sowas ergreift, dann ist es keine Sanktion, sondern eine einseitige Strafmaßnahme oder Zwangsmaßnahme. Aber wie das eben so ist, man spricht von Sanktionen, aber deswegen benutze ich aber den Begriff Strafmaßnahme. Ist nichts anderes. Ich beschreibe damit das, was sonst mit Sanktionen bezeichnet wird. Ja, und das Ziel war dann, Chavez ist weg, es wird ein leichtes sein, Maduro zu beseitigen. Das wurde auch verschiedene Wahl. Es gab auch einen Abwahlversuch, der scheiterte. Man bekam nicht genug Unterschriften. Dann gab es Unruhen, Straßenkämpfe, die Guarimbas 2016, 2017, die zogen sich hin bis 2019. Das klappte alles nicht. Die Opposition war sich da auch uneinig. Einige wollten Maduro durch Wahlen wegkriegen, andere wollten eben putschen, auch mit Hilfe der USA. Und ich betone das deshalb, hier in den maßgebenden Medien wird ja immer die Maria Corina Machado als die Oppositionsführerin dargestellt. Das ist nicht so. Sie ist eine der Oppositionsführerinnen, und zwar vom äußersten extremen rechten Teil. Es gibt viele andere Führer und andere Parteien. Ich habe, wenn noch nachfragen, ich könnte hier die aufzählen, die auch an den Wahlen teilgenommen. Und da gab es auch schon wieder Unterschiede. Einige sagten, ja gut, wir nehmen an den Wahlen teil. Andere sagten, nein, wir boykottieren die Wahlen, weil die nicht ordnungsgemäß ablaufen. Und andere, wie die Machado, nein, wir müssen putschen. Ja, und aufgrund der Strafmaßnahmen der USA, dass die Venezuela vom Bankenwesen abschnitt, von Handelsbeziehungen, kam es natürlich zu einer enormen Verschlechterung der Wirtschaftssituation. Und ich habe mich auch manchmal gefragt bei meinem Aufenthalt dort, wie überleben die Leute noch? Der Bolivar hatte eine Inflationsrate, das war gar nicht mehr zu beschreiben, von 200-500%. Es wurde meistens in Dollar bezahlt oder gehandelt, aber Dollar wurde nicht offiziell genannt, das war immer die Referenzwährung, das ist auch ein kleiner Trick dann von der Maduro-Regierung. Aber Busse und auf dem Markt, da wurde durchaus mit Bolivar bezahlt, das waren dann immer solche Packen Geldscheine. Irgendwie überleben die Leute. Und unter Maduro, wie gesagt, aufgrund dieser wirtschaftlichen Misere, wurden die Sozialprogramme zurückgefahren. Und er versuchte, die Wirtschaft anzukurbeln, indem er auch die nationale Bourgeoisie mit denen Handel oder ja, ihnen gewisse Rechte einräumte. Und das wird von einigen als Verrat an dem Chavismus bezeichnet. Und deshalb wurde auch von linken Kräften Maduro scharf angegriffen. Ich selber bin mir auch nicht ganz sicher, ob diese Haltung von Maduro, die sich zum Beispiel darin zeigte, dass die Staatsangestellten keine Gehaltserhöhungen bekamen. Er arbeitete mit sogenannten Boni. Es gab immer einen Bonus aus einem bestimmten Anlass. Wenn eine neue Strafmaßnahme verkündet wurde, jetzt gibt es den Bonus, diese Strafmaßnahme. Oder aus einem Feiertagsanlass, aus dem Anlass gibt es einen Bonus, eine Bonuszahlung. Plus, die Sache ist dabei, diese Bonuszahlung hat natürlich keinen Einfluss auf die Sozialversicherung. Die galt ja nicht als Gehalt, war eine Sonderzahlung. Und sodass die soziale Absicherung weiterhin auf diesem ganz niedrigen Niveau weiterging. Und das ist auch ein Punkt, den man Maduro vorwirft, dass er also nicht im Sinne der Arbeiter, der Arbeitenden agiert hat, sondern im Sinne der Bourgeoisie, der nationalen Bourgeoisie. Wie gesagt, ich bin mir selber auch nicht ganz sicher, ob das ein grundsätzlicher Umschwung war, mehr zum zur Sozialdemokratie hin, oder ob es ein taktischer Zug war, aufgrund der Gegebenheiten zu retten, was zu retten ist. Und das ist das Stichwort. Soweit ich das sehen konnte, als bei meinen Aufenthalten, ich war vor 3 Jahren jetzt in Venezuela, die Bevölkerung, die normale Bevölkerung, die weiß, was sie am bolivarischen Prozess hat. Diese Elemente der Selbstverwaltung, die funktionieren. Und interessanterweise, ich habe gesehen, in diesen Komitees, da sind kaum Parteimitglieder von der PSUV, also von der Partei von Maduro drin. Da sind ehemalige Parteimitglieder von der AD oder von der COPE oder ein aus christlicher Nächstenliebe. Aber die Institution als solche, diese Selbstverwaltung, das wollen sie nicht aufgeben. Das hat Chavez geschaffen und das wollen sie bewahren. Auch wenn das jetzt nicht mehr ganz so parteipolitisch ist. Aber das widerlegt auch die Behauptung, die hier gestreut wird in den Medien, dass ja nur die Parteimitglieder diese Lebensmittelpakete bekommen, die vom Staat verteilt werden, damit die Leute überleben. Und hier wurde so dargestellt, ja, nur die Parteimitglieder kriegen das, damit will man sich, wurde nur das Klientel bedient. Das ist bei weitem nicht so. Da bin ich Zeuge. Ja, vielleicht müssen wir so langsam. Das sind die Vorwürfe, sage ich mal, die man Maduro macht. Vielleicht noch ein Wort oder drei Sätze. Langsam zum Ende. Weil auch in der jungen Welt jetzt Interviews und Artikel erschienen von Vertretern der Kommunistischen Partei. Das ist ein schwieriges Thema. Für mich gibt es drei kommunistische Parteien. Chavez hatte damals schon den Vorschlag gemacht, eine allumfassende Einheitspartei zu schaffen. Und da hat die damalige kommunistische Partei gesagt, nee, wir stehen voll zu dir, aber wir wollen unsere Eigenständigkeit bewahren. Wir haben seit 30 Jahren diese Tradition und die wollen wir nicht aufgehen lassen in einer anderen Partei. Wir unterstützen dich in allem, aber wir als eigenständige KP. War zwar ein bisschen verärgert, Chavez damals, aber hat es dann akzeptiert letztendlich. Und die kommunistische Partei war dann jahrelang teuer Kampfgefährte im sogenannten vaterländischen großen Pol. Aber Maduro wollte das auch nochmal und die KP war eine der Linkskräfte, die also Maduro auch mit kritisierten. Bei diesen Sachen, die ich erwähnte. Und daraufhin, man kann sagen, wurde organisiert, aber es, offiziell war es so, einige Mitglieder der KP, wie man hörte, oder wie gesagt wurde, einige waren nie Mitglieder, einige nur Karteileichen, zumindest sind einige KP-Mitglieder vor das oberste Gericht gezogen und haben gesagt, die letzte Parteiführung oder der letzte Parteitag ist nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden. Die jetzige Parteiführung ist da demnach nicht rechtmäßig. Und die haben Recht gekriegt von dem obersten Gerichtshof und es wurde eine neue Parteiführung eingesetzt unter Figuera, der ist jetzt Generalsekretär. Und die folgt ganz und gar der PSUV, also der Maduro-Partei und Maduro. Da passt nicht ein Rasierklinge dazwischen. Aber das ist nur die Führung. Die Masse der Partei blieb für sich und war damit nicht einverstanden und arbeitet mit einer Führung, die auf einem anderen Parteitag gewählt wurde, mit der Sitzung vom Zentralkomitee. Und die wurde angeführt von Henry Parra. Den habe ich persönlich auch kennengelernt. Der war hier zu Besuch. Und die haben nur eine ganz radikale Haltung. Die sind so erbost über die Behandlung der KP durch Maduro und seine Partei, dass Maduro für sich nicht mehr in Frage kommt. Sie sind gegen Maduro und haben bei der letzten Präsidentschaftswahl einen Kandidaten der Zentrumpartei unterstützt, einer, der 2002 schon am Putsch gegen Chavez beteiligt war. Was daran noch eben kommunistisch sein sollte, weiß ich nicht. Und diese Mitgliederpartei, sage ich mal, die hat aber auf der anderen Seite wieder solche Leute wie Carolus Wimmer, ehemaliger Sekretär für internationale Verbindungen der KP, und Ursula Aguilera ausgeschlossen von der Partei, weil sie gegen diesen Kurs dieser Fundamentalopposition gegen Maduro sind. Die sagen, ja, wir können kritisieren, aber das darf nicht so weit gehen, dass wir solchen Kandidaten wie Marquez unterstützen. Das geht nicht. Deshalb sind sie aus der Partei ausgeschlossen, aber haben viele Sympathisanten. Und das sind für mich die drei Gruppen, die KP jetzt ausmachen. Also wenn die Rede ist von der KP, dann frage ich immer, wer denn? Also vorsichtig, nicht einfach schlucken, wenn heißt, das ist von der KP, das ist dann richtig oder positiv. Also man muss wissen, welche Partei, von welchem Parteiflügel da stammt. Ja, soweit wie bisher. Und da sind wir bei dem Punkt, Maduro wurde nicht beseitigt von der Elite, trotz der Feuerreden von der Machado, sodass die USA eingegriffen haben, wie du geschildert hast. So, nun können wir in die Diskussion darüber eintreten. Entschuldigung, dass ich so lange gesprochen habe. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank dir, Gerhard. Ich glaube, das war ein überaus kenntnisreiche Einführung in die kurze Geschichte Venezuelas, die, glaube ich, gute Eindrücke gibt. Ich will gar nicht lange Vorrede machen. Vielleicht habt ihr direkt Nachfragen. Wir können diskutieren. Punkte, die ihr noch besser verstehen wollt, meldet euch gerne. Interessant wäre natürlich die Verknüpfung zu den USA und überhaupt die internationalen Zusammenhänge. Die Frage, warum hat Trump, warum wollten die Amerikaner das? Wollten sie nur Öl oder ging es doch um was anderes und so? Was hat es für uns in Europa und Deutschland zu tun? Na, vielleicht nur kurz meine Sicht. Es fing ja alles mit einer großen Lüge an, dass Trump gegen den Drogenhandel kämpfen will und die Flotte und die Militärkräfte da in der Karibik konzentrierte und einige angebliche Drogenschmuggler, ganz normale Fischer, die ein Netz beförderte. Vollkommen völkerrechtswidrig. Aber der Druck sollte bewirken, dass Maduro zurücktritt. Machte er nicht, also hat er militärisch eingegriffen. Dahinter steckt aber nicht nur Venezuela. Es steckt auch nicht nur dahinter das Erdöl, das sich dann die USA unter den Nagel reißen wollen oder die US-Konzerne. Nein, es ist ein Frontalangriff gegen die gesamte progressive Linke in Lateinamerika. Denn wie wir wissen, Venezuela liefert kein Erdöl mehr jetzt an Kuba. Alba, dieser progressive Staatenbund soll mit zerstört werden, CELAC soll mit zerstört werden, alle diese progressiven Entwicklungen sollen damit beseitigt werden, gemäß der neuen Sicherheitsstrategie der USA, die ja Trump verkündet hat, mit einer Erweiterung der Monroe-Doktrin, die ja 1823 von Präsident Monroe verkündet wurde, die besagte, die europäischen Kolonialmächte, haltet euch mal jetzt raus aus Lateinamerika. Das war ja zu einem Zeitpunkt, wo die sich alle befreit haben und selbstständig wurden. Das ist jetzt unser Gebiet hier. Ihr habt da nichts zu suchen. Aber dafür müssen wir uns auch nicht in Europa ein. Aber Trump hat das jetzt erweitert. Er will keinerlei ausländische oder außerhemisphärische Macht in Lateinamerika haben. China und Russland müssen auch raus, weil China eben der systemische Gegner der USA ist. Und ohne ein ihm sicher ergebenes Lateinamerika wären die USA zu schwach, um gegen China zu bestehen. Das ist mal ganz kurz meine Einschätzung, ohne in Einzelheiten hier zu gehen. Aber da kann widersprochen werden. Bitte. Genau, ich finde, du hast das jetzt gerade konkret auch dazu schon gut zusammengefasst. Ich glaube wirklich, man muss das sehr ernst nehmen, was die USA unter dieser nationalen Sicherheitsstrategie Anfang Dezember veröffentlicht haben, wo sie sehr deutlich machen, dass die westliche Hemisphäre ihr Einflussbereich ist. Es ist, würde ich sagen, der ganz große Kontext ist auch evident gewissermaßen. Wir haben es mit den USA, mit der führenden imperialistischen Weltmacht zu tun, die ganz offensichtlich ihrem ökonomischen und damit verbunden eben aber auch politischen Niedergang entgegengeht. Und in dieser Phase ihres Niedergangs aber umso aggressiver sich an alles krallt, was ihnen eben möglich ist. Es ist, würde ich sagen, auch kein Zufall, dass es Angriffe in Venezuela gab. Es gab über die Weihnachtstage einen Angriff, Bombenangriff in Nigeria, größte Öl exportierendes Land Afrikas, und eben jetzt die Kampfschiffe, die vor dem Iran positioniert werden. Also es geht schon, das Öl spielt, glaube ich, schon auch eine Rolle, ja. Und zwar geht es vor allem auch darum, dass die USA absichern müssen, eine bestimmte Produktionsketten und Einfluss auf Rohstoffe zu erhalten, die sie zunehmend eben vor allem von China, aber auch Russland unabhängig machen können. Aber alles in allem geht es eben um den Erhalt dieser weltbeherrschenden Rolle, komme was wolle. Zu dem historischen Teil habe ich nur zwei Punkte, die ich nochmal unterstreichen will vielleicht. Es ist interessant, 2005 war das, dass Hugo Chavez selbst auch erklärt, dieser bolivarische Prozess hat explizit eine sozialistische Orientierung. Also das war auch ein Entwicklungsprozess innerhalb Chavez sicherlich und innerhalb der Partei von Chavez, dass sie sich auch immer weiter explizit eigentlich dem Sozialismus quasi angenähert haben. Sicherlich war auch die Beziehung zu Kuba und Fidel Castro dafür nicht, war die bedeutsam. Und ansonsten will ich noch mal einmal unterstreichen, vielleicht auch so ein bisschen als Entgegnung zu dem, was du jetzt so als kritischen Punkt mit Maduro um diese neoliberalen Reformen reinbringst. Darüber muss man, das muss man sich anschauen und sehr genau untersuchen. Aber ich finde eigentlich aus der Erzählung, die du aufmachst, wird das Wesentliche dieser Entwicklung sehr deutlich. Also was das überhaupt für ein Prozess ist, sich dieser Jahrhunderte zurückreichenden kolonialen und neokolonialen Abhängigkeit zu entziehen. Eine Zahl hat das für mich immer wieder so ganz krass zum Ausdruck gebracht. Du hast das am Rande erwähnt, dass in den 90er Jahren Venezuela bis zu 90% der Lebensmittel importiert hat. Und mittlerweile aber wieder über 90% der Lebensmittel auch selbst herstellt. Also, und Lebensmittelsouveränität ist schon ein sehr entscheidender Faktor dafür, auch ausländischen Einflüssen und so weiter nicht ausgesetzt zu sein und einfach überhaupt das Überleben der Bevölkerung abzusichern. Das heißt, die Grundlinien, die sich auch in diesen Kommuna-Strukturen zeigen, also als Strukturen, die ja explizit auch neben den staatlichen Strukturen existieren und aufgebaut werden, als alternative Volksmacht. Ja, und die werden gestützt, die werden auch unter Maduro weiter aufgebaut und gefördert. Es ist hier unvorstellbar. Ich finde, dass dieser Kontrast, ich war da in Venezuela bei Wahlen, für die Kommunen abgehalten haben, und einfach da mal sich das mal klar zu machen, da ist eine Regierung, die aktiviert und mobilisiert das Volk zum selbstständigen politischen und ökonomischen Handeln. Das ist ein so krasser Kontrast zu dem, was wir hier gesellschaftlich tagtäglich erleben, wo wir eigentlich aus allem möglichst rausgehalten werden. Genau, also ich finde, an diesen Grundlinien ist eigentlich sehr klar, was dieser Prozess in Venezuela ist und warum er für die USA auch so gefährlich ist. Er ist auch politisch für sie gefährlich, weil es ein Symbol ist für Eigenständigkeit. Entschuldige, wenn ich vielleicht nochmal das Wort eingreife. Hier wurde irgendwie bei der Vorstellungsrunde gesagt, was auf dem Spiel steht. Ja, irgendwie das, Ja, irgendwie sagt, was steht auf dem Spiel? Es steht wirklich alles auf dem Spiel. Und das spürt die Bevölkerung. Und da muss ich mal noch etwas auch klarstellen, wie ich das vorhin ähnlich bei den Sanktionen und Strafmaßnahmen gesagt habe. Wir sprechen von Opposition. Aber in Venezuela hat die Opposition eine ganz andere Bedeutung als hier. Ganz klar ersichtlich jetzt im Land Brandenburg, wo die Koalition BSW-SPD auseinandergegangen ist und wie die Phönix aus der Asche, CDU aus der Opposition kommt in die Regierung. Das heißt, das gleiche System geht weiter, nur jetzt mit einer anderen Partei. Ganz am Rande vermerkt, hier in der Bundesrepublik werden ja die Oppositionsparteien noch dafür extra bezahlt, dass sie in der Opposition sind. Mit dem Argument, ja, die Regierungsparteien haben ja mehr Möglichkeiten, über ihre Regierungsmedien Einfluss zu nehmen. Und als Ausgleich kriegen die Oppositionsparteien mehr Gelder für die Fraktionen, damit sie was machen kann. Also bezahlte Opposition, wenn man so will. Aber in Venezuela, diese Opposition, das ist eine Systemopposition. Die wollen radikal beseitigen, was Chavez eingeführt hat. Alles das, was ich aufgeführt habe. Die neue Verfassung, die Rechte, die Arbeitsrechte, die Rechte der Eingeborenen und so weiter. Das wollen die alles beseitigen. Die wollen zurück zur alten Herrschaft der Elite, ganz klar dargestellt von diesem Zwei-Parteien-System. Das gleiche System, bloß eben andere Partner. Das kann man nur vergleichen mit dem Verbot der KPD in der BRD. Das ist die eigentliche Opposition gewesen zum System. Die anderen, was sich jetzt Opposition nennt, ist doch nur in den Nuancen, könnte man das vielleicht machen, da vielleicht 50 jetzt Euro mehr oder 5 Euro weniger streichen bei den Bürgergeldern oder so. Aber am System ändert das nicht. Und das ist das grundsätzlich andere in Venezuela. Da geht es um das System. Und das muss man sich vor Augen halten. Und wenn auch die Figuera-KP, die ruft auch nach demokratischen Wahlen, wenn die natürlich dann einen Maduro oder die PSUV nicht mit unterstützen, dann kann es durchaus passieren, wie 2015, dass die bürgerlichen Parteien die Mehrheit im Parlament gewinnen. Ja, und dann ist der Chavismus ist dann weg. Und ich als gebranntes Kind, als, wie gesagt, gelernter DDR-Bürger, weiß, das wieder zu gewinnen, ist fast unmöglich. Das ist aus meiner Erfahrung. Gut, das ist vielleicht nur das Grundsätzliche. Okay, aber gerne offen für weitere Fragen. Vielleicht noch eine zu dem demokratischen Prozess mit den Kommunen. In Venezuela werden im Jahr ungefähr viermal sogenannte nationale Konsultationen durchgeführt. Und zwar, das hängt auch wieder, wie du schon sagst, mit den Kommunen und mit, was ich erwähnte, mit den Geldern aus den Erdöleinkommen zusammen. Der Staat hat einen Fonds mit Geld und dann können die Kommunen Vorschläge machen, wofür sie Gelder brauchen. Entweder Sportplatz sanieren oder eine Straße oder Wasserleiter und sonst was. Und dann wird in der Kommune abgestimmt, welches Projekt Vorrang haben soll. Denn das Geld reicht nicht für alles. Und das ist auch richtig Basisdemokratie. Und das ist sozusagen eine Fortsetzung von den sozialen Programmen, die aufgrund der Wirtschaftslage eingeschränkt werden mussten. Aber da bestimmen die Leute an der Basis selber, wofür das Geld verwendet werden soll. Das habe ich miterlebt in dem Barrio, wo ich da wohnte. Ja, das vielleicht noch mal. Und das ist ja noch mal ein Grundprinzip bei Chavez gewesen. Und das ist, widerspiegelt sich in der neuen Verfassung. Die sogenannte partizipative Demokratie. Weg von der repräsentativen, wo, wie bei uns laut Grundgesetz, einmal gewählt als Abgeordneter ist er nur seinem Gewissen verantwortlich. Während in Venezuela und auch in ähnlichen Verfassungen in Ecuador und Bolivien, die fortschrittlichen, ist er den Wählern gegenüber verantwortlich. Und das kenne ich auch aus der DDR so. Da gab es viele Schwächen, aber die mussten Rechenschaft verlieren und erklären, warum nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser partizipative Demokratie. Aber es ist natürlich schwierig, eine Bevölkerung, die Jahrzehnte oder man kann fast sagen Jahrhunderte in einem System aufgewachsen ist, wo man das nicht praktiziert hat, diese neuen Rechte wahrzunehmen, das ist ein verdammt schwieriger Prozess. Vielleicht jetzt ein konkretes Beispiel dafür. In Kuba gibt es keine gewachsene Bauernschaft. Kuba-Kolonie, das waren die großen Plantagen, da waren Landarbeiter. Und der Fidel Castro wurde ja gleich 1959 die Bodenreform durchgeführt und die Plantagen oder die großen Grundgüter aufgeteilt an die Landarbeiter. Bloß die Landarbeiter waren gewohnt, auf Anweisung zu arbeiten. Sie hatten ja keinen Bezug zu der Plantage, wo sie früher arbeiteten. Da haben sie das gemacht, was ihnen gesagt wurde. Jetzt, wo sie ihr eigenes Land hatten, da wussten sie gar nicht, was muss ich jetzt machen als Eigentümer. Ja, das ist ein, das war in Deutschland ein jahrhundertelanger Prozess. Die Bauern, die dann an ihrer Scholle kleben, ja, das kannten die Landarbeiter, denn sie hatten keine Scholle und fühlten sich da nicht so verantwortlich. Ich will damit nur diese Bewusstseinsbildung, diesen Prozess veranschaulichen, der dann auch notwendig ist, damit solche partizipative Demokratie nicht nur in der Verfassung steht, sondern auch verwirklicht wird. Ich hätte auch noch eine Frage zur jetzigen Situation. Und zwar so ein bisschen, ja, vielleicht zugespitzt, war jetzt eigentlich der Putsch in Venezuela erfolgreich oder nicht? Also die USA haben zwar nur in Anführungszeichen den Präsidenten Maduro entführt, was natürlich auch als für sich genommen ein großer Schlag war. Aber jetzt nach dem, was seitdem alles so rausgekommen ist, auch mit der Übergangspräsidentin, auch wo jetzt, sag ich mal, dem Druck der USA nachgekommen worden ist, du hast jetzt schon auch gesagt, ne, dass Öl nicht mehr nach Kuba geliefert wird, aber generell eigentlich die USA entscheiden, was jetzt mit der Ölindustrie in Venezuela passiert. Es gab eine große Massenmobilisierung, auch in Venezuela, die sich hinter die Regierung gestellt hat und zur Verteidigung ihres Landes gegen die US-Aggression. Aber ich frage mich jetzt schon, ob es nicht ein erfolgreicher Putsch war, weil zwar gibt es diese Massenmobilisierung, aber die Frage ist, wie lange das allein auch den US-Imperialismus eigentlich standhalten kann. Und ob das nicht eigentlich nur noch eine Formalia ist, bis eigentlich auch die jetzige Regierung irgendwie umkippt oder auch andere Leute einfach an die Macht kommen, die vielleicht nicht von heute auf morgen, aber innerhalb der nächsten Jahre diesen Prozess, den du beschrieben hast, eigentlich zurückdrehen auf die Situation in den 80er, 90er Jahren. Also vielleicht nur kurz runtergebrochen war, der Putschversuch der USA aus deiner Perspektive erfolgreich oder konnte er verteidigt werden, abgewehrt werden? Ja, ich habe auf die Frage gewartet. Ich erwähnte vorhin schon mal den Carolo Zimmer, den ehemaligen internationalen Sekretär der KP. Und da habe ich jetzt, Moment, von ihm ein Interview gelesen, wo er eindeutig sagt, auch ein bisschen zu meiner Überraschung, der Plan der CIA ist nicht aufgegangen. Und er stimmt in einem Punkt mit der kommissarischen, sage ich mal, Präsidentin Delcy Rodríguez überein. Ja, ich spreche bewusst pausiert, damit du übersetzen kannst. dass es jetzt drauf, er hat großes Vertrauen in das Volk, sagt der Carolus. Deshalb, und das davon zeugen ja auch die Massendemonstrationen, die jetzt ablaufen. Und Vertrauen in die jetzige Regierung. Und er stimmt mit der Delcio Rodriguez darin überein, im Moment ist die Hauptsache, Frieden zu bewahren, Blutvergießen zu verhindern. Und der Carolus Wimmer sagte wörtlich, es geht darum, den bolivarischen Prozess zu retten, auch wenn wir jetzt irgendwelche Kompromisse eingehen müssen. Und da sind wir bei dem wirklich kritischen Punkt, haben die USA erreicht, was sie erreichen wollten? Es gibt bestimmt, oder einige sagen das auch, da werden wir erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr wissen, was wirklich hinter den Kulissen abgelaufen ist. Man spricht ja auch von Verrat, der das ermöglichte. Ich habe auch eine Analyse von einem kubanischen Sicherheitsoffizier, der darlegt, was dort passiert ist. Denn der Sicherheitsapparat oder die Sicherheitskräfte in Venezuela arbeiten mit kubanischen Beratern. Und die 32 Kubaner, die ermordet worden sind, das waren ja Leute in der Leibwache von Maduro. Es ist wirklich schwierig zu sagen. Es gab offensichtlich Verrat auf höchster Ebene mit. Denn soweit bekannt ist, haben die USA genau gewusst, wo sich Maduro aufhält, haben das Gebäude nachgebaut, wo er war, sodass sie ihre Spezialtruppen üben konnten, wo sind welche Türen, welche Fenster, welche Verriegelungen, Treppen und so weiter. Das haben die gehabt. Und der kubanische Sicherheitsoffizier, der in seiner Analyse bemängelt, dass da eine gewisse Routine eingezogen ist. Maduro hat in der letzten Zeit immer an unterschiedlichen Orten übernachtet. Man wusste nie genau, wo er ist. Klar, der ganz enge Kreis wusste das. Und da hat sich eine Routine eingeschlichen. Ich vereinfache das mal so. Montags dort, Dienstags da, Mittwoch da. Also das nicht noch so als Zufallsentscheidung zu treffen, sondern wie gesagt eine gewisse Routine. Und das hat das offensichtlich erleichtert. Denn in Puerto Tiuna, wo Maduro diese Nacht verbrachte, da gab es neben oder im Gelände selber noch einen sogenannten Bunker, wo er sich hin hätte flüchten können, wenn es also zum Ernstfall kommt und der dann eintrat. Aber aufgrund dessen, dass die Spezialtruppen der USA das in- und auswendig kannten, haben die so schnell handeln können, dass Maduro nicht mehr und Frau nicht mehr in den Bunker gelangen konnten. Also gewisser Verrat spielt dabei. Ansonsten muss man bei den Entscheidungen der jetzigen Präsidentin bedenken. Da gibt es zwei Varianten und ich glaube, die eine ist die glaubwürdigere. Eine sagt, es gab vorher Gespräche. Also mit der Rodriguez. Das halte ich für unwahrscheinlich. Es gab Gespräche zwischen Maduro und den USA. Und zwar schon seit längerer Zeit. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name Grenell was. Grenell war US-Botschafter hier in der Bundesrepublik. Ich glaube, das war sogar zu Zeiten von Merkel, als diese Spionageaktion war, wo da rausgefunden wurde, dass Herr Merkels Handy abgehorcht wurde von den USA-Geheimdiensten. Da war der Botschafter hier. Und er wusste angeblich nicht, was auf dieser Aufbau auf der Botschaftsgebäude am Brandenburger Tor ist. Dieser Grenell ist jetzt Sonderbotschafter Trumps für Venezuela und war im vorigen Jahr in Venezuela, hat mit Maduro gesprochen, obwohl es ja offiziell keine Kontakte gibt mit dem Diktator und dem Regime in Venezuela. Aber Grinnell machte das auf Anweisung von Trump und ist mit 12 sogenannten politischen Gefangenen zurückgereist. Venezolanische Gegenleistung ist mir nicht bekannt. Also es gab solche Gespräche mit Maduro, aber Maduro soll auch gesagt haben, sie würden gerne Erdöl an die USA verkaufen, aber eben als gleichberechtigter Handelspartner. Aber das war ja nicht möglich aufgrund der Strafmaßnahmen der USA. Also diese Gespräche gab es auf jeden Fall. Aber gleichzeitig, und das ist die Variante, die mir wahrscheinlicher erscheint, in dem Moment, als Maduro gefangen genommen wurde und entführt wurde, gab es eine Botschaft an die venezolanische Führung, an Delcy Rodríguez, an Jorge Rodríguez, den Parlamentspräsidenten, ihr Bruder, und Gastaro Carvalho, den Innenminister und Generalsekretär der PSUV. Ihr habt 15 Minuten Zeit zu überlegen, ob ihr das gleiche Schicksal teilen wollt wie Maduro oder noch ein härteres. Denn die hatten ja vorher schon angekündigt, auch, oder Trump hatte auch erklärt, die Delcy Rodríguez wird machen, was wir sagen. Ansonsten werden wir noch härter zuschlagen als am 3. Januar um 2.30 Uhr. Und sie wird einen höheren Preis zahlen müssen, als Maduro gezahlt hat. Der Preis, den Maduro gezahlt war, also Gefangennahme und Entführung. Welchen höheren Preis gibt es noch? Ist nur die Ermordung. In diesem Dilemma stehen die Leute. Und deshalb ist deren Losung jetzt vor allen Dingen Freilassung, Rückkehr von Maduro, kein Bürgerkrieg im Lande, kein Blutvergießen und versuchen zu retten vom bolivarischen Prozess, was zu retten ist. Das ist die Situation, in der sie sich befinden. Wobei da noch ein Aspekt zu beachten ist. In den hiesigen Medien wird ja auch behauptet oder gesagt, dass innerhalb von 30 Tagen Wahlen stattfinden müssen, da ja nun die Vizepräsidentin kommissarisch laut Verfassung die Präsidentschaft übernommen hat. Ja, die Verfassung legt genau fest, wie das geregelt ist. Bei einer immerwährenden Abwesenheit des Präsidenten, sei es durch Tod, sei es durch Krankheit, Wahnsinn oder sonst wie was, oder Demenz, dann übernimmt die Vizepräsidentin die Präsidentschaft und dann müssen innerhalb von 30 Tagen Wahlen abgehalten werden für den neuen Präsidenten. Aber Maduro ist ja nicht immerwährend abwesend. Er ist zeitweilig abwesend. Er ist inhaftiert. Und für solche Fälle, sagt die Verfassung, da führt die Vizepräsidentin die Amtsgeschäfte bis zum Ende der Legislaturperiode. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt jetzt, wenn Delcy Rodríguez und dieses Triumvirat darauf fordert und das auch in die Massen bringt. Und auch von Carolo Wimmer wird das, oder dieser KP wird das gefordert. Freilassung von Maduro. Ja? Das heißt, keine Wahlen innerhalb von 30 Tagen, sondern die Rodríguez bleibt bis 31. Da endet erst die Legislaturperiode. Das ist ganz wichtig für die Politik, die verfolgt werden wollen. Wie lange und wie weit sich das Trump bieten lassen wird, das ist eine zweite Frage. Da können wir jetzt nur spekulieren. Aber rein juristisch, politisch ist das so. Aber nun noch ein anderer allergischer Punkt. Die jetzige Regierung, also Präsident Delcy Rodríguez, hat dem Parlament ein verändertes Erdölgesetz vorgelegt zur Verabschiedung. Und die Änderung besteht genau darin, das Gesetz abzuschaffen, was ich vorhin erwähnte, was Chávez 2001 mit diesen 49 Dekreten gefordert hatte, dass die Mehrheit bei einer Joint Venture bei Venezuela liegen muss. Das heißt, in der ersten Lesung ist das der Gesetzentwurf schon behandelt worden. Es steht die zweite aus, die müsste also an die Hürde erfolgt sein. Und es ist kein Zweifel, dass es bestätigt wird. Das heißt, dass dann das Erdöl wieder den US-Konzernen offen zur Verfügung steht. Es wurde ja schon eine erste Erdölladung verkauft im Werte von 500 Millionen Dollar. Und Trump oder die USA-Regierung hat 300 Millionen Dollar an Venezuela überwiesen, damit die Regierung damit machen kann, was sie will. Aber der Verkauf selber, der liegt voll in den Händen der USA. Also Venezuela kann nicht entscheiden, jetzt verkaufen wir so viel oder den Tanker, das. Nein, das machen die USA. Und das Ziel von Trump ist ja, dass die USA-Konzerne wieder die Herrschaft über das venezolanische Erdöl bekommen. Das ist nun die Frage, wie weit geht ein Kompromiss, um das andere vom bolivarischen Prozess zu retten? Vielleicht dazu noch einen Gedanken. Ich habe jetzt auch in den letzten Wochen natürlich viel Analysen aus der Region und so weiter gehört. Ich glaube, was interessant ist, ist sich klarzumachen, auch wer ist Delcy Rodríguez. Ja. Sie ist auch die Tochter eines Mitbegründers dieser PSUV-Partei von Chávez und Maduro. Ich dachte, der Mitbegründer. Aber jedenfalls ist ihr Vater ja von den Contras quasi im Gefängnis zu Tode gefoltert worden. Vorher? Ja, ja, vor in den 70ern. Ja, ja. Ist damals zu Tode gefoltert worden, ja. Ja, ja, genau. Und, war sie 7 Jahre alt. Genau, und sie hat auch ihrem Bruder, also sie kommt eigentlich aus einer Familie quasi, die sehr explizit verbunden ist mit diesem bolivarischen Prozess. Ich hatte sie auch einmal getroffen in Venezuela bei einer Veranstaltung und hatte da eigentlich schon den Eindruck, dass sie ja in ihren Linien auch sehr eindeutig quasi eine antiimperialistische Position vertritt. Man muss sich, glaube ich, klar machen, was ist, und das hast du eigentlich, finde ich, gut gesagt, was ist das für eine Situation, in die die USA die venezolanische Regierung jetzt bringt. Es ist eigentlich eine Verhandlung mit der Pistole auf der Brust. Und das ist keine Übertreibung, ja, weil tatsächlich ist die Kriegsflottenarmada weiterhin vor der Küste Venezuelas stationiert. Also das heißt, die Drohung, die die USA direkt aussprechen, ist entweder wir einigen uns in bestimmten Fragen und ihr kommt uns entgegen, oder wir führen Krieg. Es geht, würde ich sagen, nicht nur um die Ermordung von Delcy Rodríguez selbst, sondern es geht um tatsächliche Militärschläge gegen Venezuela, die da eigentlich angedroht werden. Und viele Analysten, die sich gut auskennen mit der Lage in Venezuela, haben gesagt, ja klar, also die technische Überlegenheit des US-Militärs ist so, dass sie natürlich da flächendeckend Venezuela bombardieren könnten, ohne dass man dem grundsätzlich viel entgegensetzen kann. Aber in dem Moment, wo die USA tatsächlich versuchen, ich sag mal, das Land zu kontrollieren, sagen eigentlich alle, das ist nicht möglich. Also das Land einerseits von der Fläche, von der Größe auch der Bevölkerungszahl, aber auch von der Organisiertheit der Bevölkerung. Du hast eben diese Kommunenstrukturen, du hast auch eine Selbstbewaffnung, also quasi eine Volksmilizstruktur gewissermaßen, die in der Lage ist, auch das on the ground zu verteidigen. Das heißt, auch da ist das, was die USA tatsächlich tun können. Sie können sehr großspurig reden und sehr gewalttätige Aktionen machen. Aber tatsächlich das Land zu kontrollieren, ist für sie auch sehr schwer möglich. Ja. Und in dieser Situation ist dann Rodriguez quasi die Frage, ja, wie du gesagt hast, Blutvergießen, also Krieg, den können wir dann am Ende vielleicht gewinnen, aber der bedeutet natürlich alle Verzehrungen und Tote und so weiter, die ein Krieg mitbringt, oder nicht? Ja, in Ergänzung dazu, es gibt auch Stimmen, die sagen, dass die USA, in dem Falle Trump, auch gelernt haben aus den Vorgängen oder Überfällen in Irak, in Libyen, wo sie zwar die gehassten, von ihnen gehassten Führer beseitigt haben, ermordet haben, gelyncht haben, aber sie haben ein Land im Chaos hinterlassen. Chaos, Libyen, ist doch vollkommen im Chaos. Irak, nicht viel besser. Und so ein Chaos, eine solche unbeherrschbare Situation in Venezuela wollen die USA nicht, will Trump nicht. Er will ja das Erdöl haben. Und dazu braucht er eine gesittete, ein ruhiges Leben. Und deshalb, sagen die, hat er sich darauf, beschränkt er sich auf diese Druckkulisse, aber wird davor zurückschrecken, eben wie du sagtest, ins Land einzufallen. Das wäre ein unendlicher Guerillakrieg, den die USA nicht gewinnen können, den würden sie so verlieren wie in Vietnam. Und das wollen sie auch nicht. Also dieser Gefahr sind sie sich bewusst, aber sie wollen durch Druck erreichen, dass Rodriguez das macht, was ihnen, wie ich vorhin schon sagte, wie weit, müssen wir sehen. Sorry, ja. Ich habe Unklarheit oder eine Frage zu der Erpressung des US-Imperialismus. Gehört ja nicht nur die Drohung mit dem Angriff und dass Delcy Rodriguez und der Regierung das Gleiche passiert wie Maduro, sondern es ist ja offenbar auch, und das ist auch jetzt die Frage, ist mir nicht so ganz klar, das sind diese vier Schiffe, die geraubt wurden oder beschlagnahmt wurden und die Drohung damit, dass generell, also dass der... Du meinst die Öltanker? Genau, die Öltanker, dass überhaupt der Warenverkehr von Venezuela aus eben nicht mehr geführt werden kann durch die Schiffsblockade, also nur mit der Zustimmung der USA. An sich ist ja weiterhin, du sagtest, mit der, es war jetzt schon für den der Zugriff oder der den US-Imperialismus auf das Öl gegeben, aber an sich ist es ja weiterhin so, dass der Staat die Verträge schließt mit den USA, das neue Gesetz jetzt ermöglicht, dass für Joint Ventures auch größere Beteiligungen gegeben sind, aber an sich wäre ja noch die Freiheit da, sich also das auch woanders hin zu verkaufen, aber das ist jetzt auch eine Frage zum Inhalt. Das ist jetzt geregelt. Nur über die USA, der Rest wird abgefangen. Auch China, was ja ein wichtiger Abnehmer war, kommt offenbar nicht mehr ran. Ja. Nein, das stimmt schon. Der Verkauf liegt voll in den Händen der USA, auch dieser gekaperten Tanker. Wobei hat er inzwischen wohl 7 oder 8 Tanker gekapert, aber da weiß man nur von 2 oder 3 genau, was mit ihnen weiterhin passiert ist. Bei den anderen weiß man nicht. Sind die in einen USA-Hafen eingelaufen oder der russische Tanker, der ja im Nordmeer gekapert wurde, der ist ja offensichtlich leer gewesen. Der sollte wohl erst Erdöl laden. Und es geht hier gar nicht um Joint Ventures. Das wird schon ausgeschlossen. Nein, direkter Zugang der US-Konzerne zum Erdöl, so wie es vor Chavez war, wo diese PDVSA, dieser Erdöl, das Erdölunternehmen, Lizenzen verkauft hat. Ja, gar nicht mehr irgendwie mit venezolanischer Beteiligung. Das wird alles abgegeben an diese Konzerne. Wobei interessant die Haltung von Exxon ist. Trump hatte ja knapp 20 Erdölkonzerne eingeladen ins Weiße Haus. Und Exxon hat, Wood, der hat Trump ins Gesicht gesagt, wir nicht. Für uns ist Venezuela nicht investierbar. Also wir investieren nicht in Kuba, in Venezuela, da ist uns die Sache zu unsicher. Da ist Trump ganz schön zickig wieder geworden. Ich glaube, es geht nicht nur um Unsicherheit, es ist tatsächlich auch das venezolanische Öl, was sehr verarbeitungsintensiv ist gegenüber anderen Ölen. Ja einmal das, nein, der Hintergrund ist aber auch, wie gesagt, es gibt viele Aspekte, dass Exxon im Nachbarland Guyana tätig geworden ist. Und die brauchen das venezolanische Erdöl nicht, also Exxon. Die haben jetzt dann genug in Guyana, was ja ein Zankapfel ist zwischen Guyana und Venezuela mit der Region Essequibo. Nein, aber es ist so, dass die Verwertung, sag ich mal, des venezolanischen Öls voll bei den USA liegt. Das die müssen also auch verkaufen. Es gibt ja auch eine eigene Raffinerie Venezuelas, es gibt eine eigene Förderung. Es ist ja nicht alles per Lizenz an ausländische Konzerne vergeben. Ja, und ich persönlich bin der Auffassung, könnt mich gerne korrigieren, das Geld, was jetzt Trump, diese 300 Millionen Dollar an Venezuela gegeben hat, dass das natürlich benutzt wird, um die Lebenssituation der Leute zu verbessern, die schwierigen Verhältnisse. Und dass man dadurch die Leute beruhigt. Und die viele, die also nicht groß politisch denken, ach na, jetzt geht es ja besser, das ist die Hauptsache, die nicht den großen politischen Hintergrund sehen. Das ist meine Einschätzung, dass das auch bezweckt wird damit. Denn Trump hat ja schon angekündigt gehabt, das Geld, was wir dann haben werden durch den Verkauf des venezolanischen Erdöls, wird zum Nutzen des, wie er sagt, amerikanischen, also des US-amerikanischen Volkes und des venezolanischen Volkes eingesetzt werden. Das hat er auch erklärt. Aber er versteht natürlich da ein bisschen was anderes drunter. Aber wichtig ist noch, dass Trump ganz offensichtlich nicht die rechte Opposition unterstützt. Er weiß, hat er ja auch öffentlich erklärt, als die Machado ihm den Friedensnobelpreis da überreichte, oder vorher hat er schon erklärt, ist eine nette, liebe Frau. Aber er selber sagt das. Die hat im Lande selber, in Venezuela, keinen Respekt, keine Anerkennung. Ja, und solche braucht er nicht. Aber eine Rodriguez, die hat Ansehen. Ja? Und da versucht er über sie das zu erreichen. Wie gesagt, das ist die Gratwanderung, die Delcy Rodriguez oder eben dieses Triumvirat machen muss. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Punkt. Vielen Dank dir, Gerhard, für den sehr spannenden Einblick.